4. Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1 Live 4 mit mir, Klaus 4. 3 Stunden Musik. Ich hoffe natürlich, dass wir gemeinsam hier nicht unnötig und massiv und vor allen Dingen immer wieder aus der Bahn geworfen werden zum Ende eines Tages hin, der sehr mild war und für die meisten unter euch hoffentlich ein angenehmer, ein schöner, ein Sommer-vorsommerlicher Tag gewesen ist. Ich freue mich unter anderem auf Musik von den Swans. Hyperdub wird ein Thema sein. Der Amerikaner Taylor McFerrin, bis hierhin vermutlich nahezu völlig unbekannt, hat ein großartiges Debütalbum gemacht. Zunächst aber möchte ich mich als Augenzeuge outen. Ja, ich gestehe, ich war dabei am Freitag bei einer unfassbaren Show im Bochumer Club Rotunde, wo die Herner-Band Susanne Blech offiziell ihr neues, insgesamt 3. Album Welt verhindern live vorgestellt hat und mit diesem Album natürlich in den nächsten Wochen und Monaten auf zahlreiche Konzerte geht, Open-Air-Festivals und so weiter und so fort. Ein Elektropunch gewissermaßen nach dem anderen. 2 Stunden währte das Ganze in den letzten 40 Minuten. Immer wieder 50, 60 Leute mit auf der Bühne, die dort ausgelassen tanzten. Es war ein Happening ohnegleichen. Welt verhindern ist das neue Album von Susanne Blech und damit möchte ich jetzt einfach mal starten. Killer is no dancer. Fuck. 1 Live hier, Ladies and Gentlemen. Die Anfänge dieser Band gehen zurück in die späten 90er Jahre, Tatort Paris, unter dem Einfluss der Tatsache, dass Tanzmusik ganz allgemein mit Elementen aus Punk und New Wave zusammenging, gründete sich damals in Paris die Gruppe Black Strobe. Stichwort für ihre und viele andere Aufnahmen jener Zeit, zum Beispiel Electro Clash, ein damals gerne verwandter Genrebegriff. Kopf der Gruppe Arno Rebottini hat in den letzten Jahren viel unter eigener Flagge, sprich unter eigenem Namen aufgenommen. Jetzt die Band wieder ins Leben gerufen. Black Strobe, das ist der Titeltrack ihrer aktuellen EP Going Back Home. One. 1Live4. In Österreich hat sich in den letzten Jahren klammheimlich und eher leise zugegeben, aber letztlich nicht zu übersehen, eine unheimlich neue, vitale Musikszene entwickelt. Das i-Tüpfelchen auf dem i gewissermaßen in der letzten Woche, Conchita Wurst mit ihrem Hit beim Eurovision Festival, wobei sie ihr Outfit möglicherweise, ich bitte das einfach mal zu bedenken und will da überhaupt nicht ketzerisch sein, einem älteren Cover des britischen Künstlers Aphex Twin entlehnt hat, der auf einer älteren Zwölfer, mir fällt zum Teufel der Titel nicht ein, komplett als Frau gestylt im offenen Wagen sitzt und das selbstredend und natürlich auch mit Vollbart. Daran musste ich natürlich umgehend denken. Österreichische Produktion hier, Ken Hayakawa, Take One heißt seine Zwölfer im Remix von der großartigen, ebenfalls aus Wien kommenden Ogris Debris Crew. Davor hatte ich was gespielt zum Thema Hyperdub und auch das hier ist Hyperdub. Zu diesem Label, das in diesem Jahr sein 10-jähriges Jubiläum feiert, gleich noch einige Sätze mehr. Great, great, great, wunderbar. Ich mache an dieser Stelle mal einen ganz kurzen Break, wenn ihr so wollt, einen Boxenstopp. Es muss jetzt einfach mal sein. Diesen Mann hier aus den USA habe ich in der letzten Woche bereits gespielt. Er heißt Worthy Disbehave. Sein Album dockt über eine Länge von insgesamt 15 Tracks mehrfach, wie ich finde, relativ gut an britischer Club, an britischer Bassmusik an. Mir gefällt innerhalb dieses Albums insbesondere seine Garage-Breakstep-Flanke, aus der wir hier gerade einen Titel gehört haben, nämlich den Track Burned. Und wenn ich hier zuletzt mehrfach das Wort Hyperdub einfach so mehr oder weniger kommentarlos in die Runde geworfen habe, dann denke ich mal, das ist kein Drama, denn wir hierzulande sind mit dem Begriff Hyper ja gewissermaßen infiziert. Wir tragen den in unseren Genen mit herum und dass das so ist, das verdanken wir natürlich nicht zuletzt der Hamburger Formation Scooter. Hyper, Hyper, wer von uns hat das innerhalb der letzten 3-4 Tage nicht mal bei irgendeiner Gelegenheit gesagt und sei es beim Grillen, nach dem Motto, mach mal voran, Hyper, Hyper, ich hab Hunger. Und auch die eingangs gespielte Band Susanne Blech, die sich natürlich auch mit dem leibhaftigen Teufel einlassen würde, hat sich bereits mit Scooter natürlich eingelassen bei einem länger zurückliegenden Titel, Helmut Kohl war es, glaube ich, wo Scooter den Remix gemacht haben. Von Hyper Hyper ist es entsprechend zumindest von der Aussprache, von der Phonetik her nicht allzu weit zum britischen Label Hyperdub, das in diesem Jahr 2014 10 Jahre alt wird und möglicherweise innerhalb der 10 Jahre zu den von mir am häufigsten gespielten Labels zählt. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass Hyperdub da auf den Plätzen 1 bis 4 einlaufen würde, wollte man das Ganze so ein bisschen buchhaltermäßig durchzählen, aber das will ich hier gar nicht tun. Der Kopf von Hyperdub ist ein Schotte, Steve Goodman heißt er, und von Anfang an war er gewissermaßen der Stachel im Fleisch der 2004, 2005 langsam prosperierenden Dubstep-Szene, ein Querdenker, der das Genre in alle nur denkbaren Richtungen geöffnet hat und auch im weiteren Verlauf mit anderen britischen Dance-Styles so umging, sei es UK Funky, dann in den letzten Jahren insbesondere hat er über den großen Teich geblickt in die USA, hat mit vielen Beiträgen zum Beispiel auch die Footwork, die Juke-Musik aus Chicago inhaliert. Nicht er selber natürlich, sondern die Künstler, die auf seinem Label Hyperdub veröffentlichen. Und so ganz nebenbei hat er einen der wichtigsten neuen Künstler nach der Jahrtausendwende natürlich auch auf Hyperdub veröffentlichen lassen, bis zum heutigen Tage. Und das ist niemand anderes als Burial. Die ganze Sache wird nun gefeiert mit insgesamt 4 Compilations, die sich über den Zeitraum des kompletten Jahres 2014 ziehen sollen. Die erste, die jetzt erscheint, trägt den Titel Hyperdub 10.1, also die erste von 4 Folgen, und featured weitgehend neue, unveröffentlichte Tracks. Einen habe ich daraus gespielt, das war dieser Titel, der uns komplett alle aus der Kurve geworfen hat, von DJ Ty, Get 'Em Up. Und dann habe ich einen weiteren gespielt nach dem Österreicher Ken Hayakawa, nämlich Code 9 selber mit einem länger zurückliegenden Track, gemeinsam mit LD, damals produziert. Bad heißt der, der sich nicht auf dieser Compilation befindet. Aber weil ich von Anfang an den Ehrgeiz hatte, die ganzen Hyperdub-Platten immer zu besitzen, habe ich da ein recht fürstliches Vinyl zu Hause, zahlreiche Vinyls, und habe da einfach mal mehr oder weniger, wie ich gestehe, blind reingegriffen. So viel mal zu den gerade gehörten Tracks. Würde ich die nächste Band, die ich jetzt spielen möchte, bei Gelegenheit mal persönlich treffen, dann würde ich, und ich rede hier keinen Scheiß oder Bullshit, doppelbödig irgendwas in der Art, ich würde mich wirklich entschuldigen in deutscher Sprache dafür, dass ich diese Gruppe jetzt erst wirklich und das sehr nachhaltig zur Kenntnis nehme. Eine Band aus Hagen veröffentlicht ihr drittes Album mit dem Titel A Sea of Trees. Ich dachte erst, die kommen aus Los Angeles oder aus irgendeinem finsteren Winkel von London. Das klingt unfassbar, was die machen. Das hat den Geschmack von Velvet Underground, Nico von Joy Division. Man kann es auch hier und da einfach verdammt coolen, zeitgenössischen Gothic nennen. Es ist so verdammt gut. Und diese Gruppe, The Blue Angel Lounge, ist es, von der ich rede. Eine 4- oder 5-köpfige Band, sie kommt aus Hagen, veröffentlicht jetzt ihr neues, insgesamt 3. Album, A Sea of Trees. Und das will ich hier bei dieser Gelegenheit einfach mal einstreuen. Spending all your time as you keep on waiting. Erschienen ist das Album von The Blue Angel Lounge, aus dem ich hier gerade Musik gespielt habe, auf dem Label A Recordings, hinter dem niemand anderes steht als Anton Newcomb, bekannt natürlich auch als Kopf der amerikanischen Band The Brian Jonestown Massacre. Anfang des Jahres hat der Produzent, den wir hier hören, Quenum, ein Album veröffentlicht, das leider an mir persönlich vorbeigegangen ist, gleichwohl recht gute Kritiken eingeheimst hat, wie ich jetzt in den letzten Tagen lesen konnte. Quenums Album Face to Face nämlich. Immerhin habe ich jetzt ein paar Tracks ergattern können, die da ausgekoppelt sind. Remixe gewissermaßen, der Titel 5 AM, den hören wir hier im Remix der beiden deutschen Veteranen Tiefschwarz. Es gibt auf diesem oder in diesem Package einen weiteren Remix, der ist so großartig. Ich überlege direkt, ob wir den eventuell nach Mitternacht noch hören könnten. So ein bisschen atmosphärischer, nachtschwanger geraten von Matthew Johnson, den ich, sei es nun mit seiner Formation Cobblestone Jazz oder wie auch immer, ausgesprochen schätze. Quenum, Face to Face heißt das Paket, 5 AM im Tiefschwarz Remix, der Titel. Ich bin vor 14 Tagen auf einem Festival gewesen, das ich hier auch namentlich nun schon des Öfteren erwähnt habe. Bitte seht mir nach, wenn ich das an dieser Stelle erneut tue. Das Spot Festival in Aarhus in Dänemark. Traditionell kann man sagen, nach insgesamt 20 Ausgaben so eine Art Schaufenster für neue skandinavische Musik. Bei irgendeiner Gelegenheit, so beim Groundhopping zwischen zwei Bühnen, wurde ich, darf man fast wörtlich nehmen, in einen Typen so reingeschubst. Wir standen da, was soll man schon groß tun? Kann sich ja nicht direkt einen aufs Maul hauen. So sind wir ja nicht. Wir gaben uns also die Hand, stellten uns vor, Klaus und Olli. Zwei Sätze, mehr waren das nicht. Ein paar Tage später bekam ich eine E-Mail von Olli und ich staunte nicht schlecht. Dieser Olli kommt aus London und ist Kopf des dort sitzenden Labels Memphis Industries, was ich deshalb auch erwähne, weil ich dieses Label einfach nur großartig finde in seiner Art, wie es seit einer ganzen Reihe von Jahren, ich sage mal Progressive Pop, Progressive Rock und auch Psychedelic Pop Rock veröffentlicht von Bands nicht nur aus England, sondern zum Beispiel auch aus Neuseeland. Jetzt komme ich langsam auf den Punkt, da ist diese wunderbare neuseeländische Band The Phoenix Foundation, von der besagter Olli mir einen Titel zugeschickt hat, den ich bis dato noch nicht kannte. Den hat die neuseeländische Band exklusiv produziert für den Record Store Day, der ja schon einige Wochen zurückliegt, fand im April statt. Und ich spekuliere jetzt einfach mal, dass es den an diesem Tag vermutlich nur auf Vinyl gab. Nun habe ich den als schnöde MP3, finde den aber so überragend, dass ich ihn natürlich auch in diesem Format gerne spielen möchte. Ein Titel von The Phoenix Foundation, der mir einmal mehr zeigt, es ist sinnvoll, nüchtern in eine Sendung zu gehen. Wenn das nicht so ist, dann passieren sehr schnell Dreher der Marke Bob Lennon und John Dylan. Mir darf sowas eigentlich nicht passieren. Als Künstler hat man natürlich alle erdenklichen Freiheiten und genauso heißt dieser Titel nämlich Bob Lennon, John Dylan. Hier ist The Phoenix Foundation. gleich die Infos hier auf 1Live. Dann noch zwei, drei Sätze mehr vielleicht zu den Dutch Uncles, die wir hier im Hintergrund hören. Und zur Band Julius Moon, die ich zumindest noch anspielen möchte. Julius Moon. Summer, hier ist Summer. Ja, den ziehe ich ein bisschen runter. Ich habe eben noch Musik gespielt von der jungen, blutjungen Kopenhagener Band Julius Moon. Sind drei Musiker live, so ein bisschen verstärkt um zwei, drei weitere Musiker in gigantischen, fantastischen Kostümierungen, mit denen man sie sich auf so futuristischen Booten sehr gut vorstellen könnte. Also hatte schon so eine gewisse Kapitänsaura, das Ganze. Spielen richtig süffigen Indie-Befreiten, das muss man hier wirklich sagen, in jeder Hinsicht Synthie-Pop der Marke 80er Jahre mit funkigen Einschlägen und wurden bejubelt. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ich war sowas von beeindruckt, stand am Ende in der ersten, zweiten Reihe und neben mir nur strahlende Gesichter, die nahezu jede Zeile dieser Band mitsingen konnten. Julius Moon mit Bay habe ich da gespielt. Und davor ganz kurz auch das noch, ein insgesamt 3 Jahre zurückliegender Titel der britischen Formation Dutch Uncles mit dem Namen Cadenza. Das war auch der Titeltrack ihres Albums im Jahr 2011, der für mich einer der besten und super ausgedachtesten Popsongs des Jahres war, von den Dutch Uncles, die auch auf dem eben erwähnten Label Memphis Industries ihre bisherigen Platten veröffentlicht haben. Ich war ein todtrauriger Mensch, als ich die Gruppe dann bei irgendeiner Gelegenheit live sah und feststellen musste, die Band hat leider keine Ausstrahlung. Da kam überhaupt nichts rüber, wenn man also will. Das exakte Gegenteil zum Beispiel von Susanne Blech. Es geht weiter mit SPY. fresh and new, fresh and new. eben gehört der brasilianische Drum and Bass Producer SPY Musik aus seinem neuen Album Back to Basics Chapter One. Einmal mehr mit Diane Charlemagne, die hier mehrfach zum Einsatz kommt. Hier im Hintergrund ist der Produzent Survey mit einem Beitrag für das niederländische Invisible Recordings Label und der Invisible 007 Compilation. Hinter dem Label steht die Groninger Drum and Bass Formation Noisia. Hyper Hyper, hier ein weiterer Beitrag aus der Hyperdub Compilation 10.1. Take a closer look at where I started. It only seems to move further away. I haven't strayed off my path nor changed. Rather grown as an artist. Grown from a boy to a man. More than just physical aspects. Whatever you see, hear, or feel in this moment is now past tense. Do not contain me as what I used to be. Do not contain me as what I am now or will become. Three different views of time itself, of which you now understand are just one.

plastic off a ring. My dreams are getting weaker. I'm wrapped up in nothing. True reason of importance. I've got somewhere within. Why let the so-called king win? Just because his skin is camouflaged with roses sweet as gin. Keep bringing hollow questions and just be paper thin. Giving birth to destruction, in the end no one wins. Why we all sleeping? Lifeline on a string, seldomly defeating the true enemy. Yeah. 1 Live 4, Ladies and Gentlemen, gerade hier verklingt Musik aus einem Album, das am 30. Mai erscheinen wird. Das sind jetzt noch, ich bin im Zählen immer etwas schlecht, ich muss schätzen, 10 Tage etwa mögen es sein. Ich habe das genaue Datum gerade gar nicht im Kopf, so konzentriert höre ich hier zu, versonnen. Ich habe zu Beginn der Sendung einen Namen genannt, Taylor McFerrin. Er ist Amerikaner, ich habe jetzt insgesamt 2 Titel von ihm gespielt, nicht hintereinander, vor ihm gerade verklungen, das war, glaube ich, zu hören, eine weibliche Stimme, die geht an die gebürtige Schwedin, die in England lebt und ihr Album Yellow Memory, ihr Name ist Fatima, aber davor erneut Taylor McFerrin, der jetzt mit seinem Debütalbum Early Riser herauskommt, am 30. Mai erscheinen wird das, so muss ich korrekterweise sagen, auf dem Flying Lotus Label, also dem Label des amerikanischen Vorwärtsdenkers. Flying Lotus Brainfeeder heißt dieses Label, das in Europa vom britischen Breakbeat-Label Ninja Tune traditionell vertrieben wird. Und dieser Taylor McFerrin geht hin, wenn ich das vielleicht, pardon, so ein bisschen ungelenk sagen darf, und schafft eine Form von Dream Pop, die er gewissermaßen in eine Parallelwelt transportiert aus Soul, Hip-Hop und Jazz, so wie wir das gehört haben. Das ist so großartig. Ich hatte dieses Album mit einem extrem unauffälligen Cover eher so nebenbei gehört und so ab Track 4, 5, ich denk mich, Laus der Affe, was ist das für ein Album? Das ist unfassbar schön. Erinnert mich, wie gesagt, in seiner perlenden Art und Weise an dieses letztjährige Washed Out Album von Ernest Green, das eben in diese Dream-Pop-Ecke schlug, und hat hier zum Beispiel als Gäste auch gerade gehört den Bassisten Thundercat und den großartigen und von aller Welt gefeierten amerikanischen Pianisten Robert Glasper als Gäste auf dem gerade gehörten Titel. Taylor McFerrin, Early Riser, sein Album. Davor Fatima, Yellow Memory. Und dann hat sich noch ein Rapper aus Finnland kurz hier ins Spiel gebracht. Auch den will ich natürlich namentlich erwähnen. Er heißt Noah Kinn und bei anderer Gelegenheit zuletzt kam mir der Gedanke, wie ich mit amerikanischen Rappern und einem Produzenten, DJ Spinner, Grand Agent, vor vielen Jahren sprach und die sagten mir, der einzige kontinentale Rapper von gehobener Klasse, den wir kennen, ist MC Solar. Das war damals der französische Rapper, um den es wohl etwas ruhiger geworden ist. Und ich traue diesem Noah Kinn zu, dass er in eine ähnliche Rolle schlüpfen kann. Er ist einfach großartig. Now You See, sein Album, Noah Kinn. So, jetzt kann ich weitermachen. Und wir bleiben im Grunde beim Breakbeat-Label Ninja Tune, das wir hier mit altem Adel gewissermaßen fortführen. Denn der Mann, der jetzt ins Spiel kommt, hat schon etliches auf dem Kerbholz und vieles davon auf diesem Label eben veröffentlicht. Mr. Scruff ist sein Name und sein Album, das heißt, oh, jetzt habe ich das nicht aufgeschrieben, welch eine blöde Panne, Friendly Bacteria. Mr. Scruff. Also wenn schon mal, merkt ihr was, wenn schon mal was schief geht, dann geht ja wirklich alles schief. Ich hab den, glaube ich, hier liegen. Also jetzt entschuldigt bitte. Ja, da, das war ein dicker Fehler. Seht mir den bitte nach. Excess that flows in low. can render me. Just leave me rendered and overexposed. You can number me. Reconstructed with freedom's bundles. You do this locally. If it's actually just juxtaposed, you see you're leading me. Simply excess that flows in the Now find.

1 Live 4, gleich die Infos hier. Ich mische mich noch mal ganz kurz ein. Der Brite Lone führt uns in Kürze ein in sein neues Album in ein wahres Wunderland aus gebrochenen Beats. Sei es nun Techno, House, Downbeat, der Mann ist einfach großartig. Reality Testing heißt dieses Album, aus dem es bereits eine Auskopplung gibt, die ich hier spiele, Aurora Northern Quarter. Davor habe ich einen Ausschnitt gespielt von einer Compilation, die eine große Tradition hat, von Berlin aus kommend DJ Kicks, eine DJ-Compilation-Serie, die jetzt in eine neue Runde geht. Verantwortlich für den Mix wird sein Will Saul, Kopf des britischen Aus Music Labels, großartiges House-Label. Vorab gibt es auch da einige Tracks, Bicep unter anderem, den habe ich gespielt mit Nova. Davor hatten wir zwei deutlich Garage geprägte Titel in der Reihenfolge. Zunächst nach Mr. Scruff kam Bunny on Acid, letzte Woche schon gespielt zusammen mit Amp Fiddler, diesmal im EVM 128 Remix, gefolgt von, na, das muss ein leicht augenzwinkernder Name sein, François, Louis Benton und Mr. Limey mit ihrer neuen 12er und dem Titel Ménage à Trois. Wieso kommt jetzt nichts? Weil ich ja alles wieder runtergedreht habe. Bis zu den Infos gleich um Mitternacht hören wir einen neuen Track des amerikanischen Duos Phantogram. Bis gleich. Just Ganz kurz möchte ich noch nachtragen, das amerikanische Duo Fantogram, das ich da zuletzt spielte, mit einem neuen Titel, dem, so ist das ja üblich und fast schon Routine, in Kürze das Album folgen wird. Fall in Love ist der Track, den ich gespielt habe von Fantogram, die mich, seit ich sie kennenlernen konnte, vor 4-5 Jahren etwa, sehr interessant und beeindruckend finde, die von Anfang an so einen sehr stark Bass-Bassline geprägten Pop fabriziert haben und diese Linie ganz offensichtlich auch fortsetzen werden. Zumindest deutete der Track das an, den ich da eben gespielt habe. Ich möchte weitermachen mit einem Mann, der mit seiner eigenen Musik nach meiner Erinnerung im letzten Jahr debütierte und seitdem vergeht kaum ein Monat, fast möchte man sagen eine Woche, in dem, wenn man denn unbedingt wollte, man einen großartigen, zumindest Remix von ihm bekommen könnte, dessen Musik so leicht Eurodance, Synthi, 80er Jahre Pop geprägt ist. Die Rede ist von dem Los Angeles-Mann Le Youth. Und ich würde ganz gerne zunächst mal diesen Track aus dem letzten Jahr spielen, Cool, mit dem seine Story zumindest eine Art von Anfang nahm, um dann direkt rein zu switchen hin zu Chromeo, deren neues Album White Women jetzt soeben erschienen ist und vor kurzem erschien von einem der Titel daraus ein Remix, den, dreimal darf man raten, natürlich Le Youth angefertigt hat. Hier zunächst sein eigener Track, Cool. Baby, tell me if you like it. Tell me if you like it. Now, now, now. As long as you're cool, right here is where you wanna be. As long as you're cool, baby, tell me how you like it. Like it. As long as you're cool, here is where you wanna be. As long as you're cool, baby, tell me how you like it, like it. As long as you're cool, right here is where you wanna be. As long as Romeo featuring Toro y Moi, der gibt dem Ganzen die Stimme und am Remix steuert der eben namentlich schon angesprochene Le Youth. Wieder mal ein Titel, der geeignet ist, uns so ganz kurzzeitig aus der Bahn zu werfen. King Britt. Hat für sein neues Album angeheuert oder angedockt bei einem britischen Label, das im Verlauf dieser Sendung bereits eine gewisse Rolle spielte. Dieses Label trägt den Namen Hyperdub. Und King Britt nennt sich auch nicht King Britt, der Amerikaner trägt hier den Namen Flosten Paradigm. The Phoenix ist sein Album auf Hyperdub. We'll be right back.

всем, да я сам Heller ser vi fram til det som skal Gjør oss dum og kanskje ganske glad Og kanskje vil du se det som ikke in the belly of a woman. Live 4. Wir haben gerade Musik aus dem neuen Album einer Band gehört, deren Anfänge zurückgehen bis in die 80er Jahre. New York, damals galt die Gruppe, klammert man vielleicht mal Manowar aus, als lauteste Gruppe der Welt. Und wer das nicht glauben mochte, wollte oder konnte, der konnte wahlweise auch einen anderen Superlativ wählen, nämlich diese Gruppe als langsamste Band der Welt bezeichnen. Sie war eine der wichtigen, der spektakulären Bands im New York der 80er Jahre. Neben natürlich Sonic Youth, mit dieser Gruppe kam sie zunächst gut klar. Dann ist irgendetwas zwischen diesen beiden Bands vorgefallen, was sich mir bis heute nicht erschließt. Zumindest gingen die beiden sich fortan aus dem Wege. Ich fand die Platten dieser Band immer sehr intensiv, anstrengend kann man auch ruhig sagen, und habe mich dann so irgendwann um die Jahrtausendwende von dieser Gruppe abgewandt. Jetzt das neue Album. Ich hätte kein Problem damit zu sagen, es ist Schrott, es ist irgendwie ein unwichtiges Alterswerk. Aber ich bin wirklich, bin absolut überwältigt von dem, was die Swans, von denen rede ich die ganze Zeit, hier auf ihrem neuen Album anstellen, To Be Kind. Man muss sich fragen, warum eine Band hergeht und ein Stück 33 Minuten lang laufen lässt. Das habe ich natürlich nicht gespielt. Und die Antwort bei diesem Album kann nur lauten, weil sie die Spannung hält. Weil da auch bei einem Track von 33 Minuten Länge nichts Überflüssiges drauf ist. Ich habe das Album, Doppel-CD, noch nicht in ganzer Länge hören können. Auch den 33-Minuten-Track, den besagten, nur zur Hälfte aus purem Zeitmangel. Das Album ist jetzt gerade am 12. Mai erschienen, aber was ich hörte, ist so großartiger, zerdehnter Desert Rock. dass ich wirklich fassungslos bin. To Be Kind, das neue Album der Swans. Darüber will ich nicht vergessen zu erwähnen, dass wir davor eine sehr liebliche Formation, wie ich finde, aus Norwegen gehört haben. Das Trio Building Instrument, das auf seinem gleichnamigen Album, das punktgenau jetzt erschienen ist, am 16. Mai einen Titel nimmt, den habe ich auch gespielt, Kanskje, nämlich der um diese wunderbare Melodika herum aufgebaut ist. Und nochmal einen Schritt zurück, da hatte ich den Amerikaner Matthew David, der In My World schon als Song veröffentlicht hat, das gleichnamige Album, das wahre Wunderwelten, Abstract Hip-Hop verspricht, erscheint in Kürze. Ich glaube, es ist im Juni dann auf dem heute in anderer Hinsicht schon erwähnten Brainfeeder-Label von Flying Lotus. Ich schau mal auf die Uhr, es ist 5:01, Zeit für mich langsam mal Ciao zu sagen. Ich will das an dieser Stelle tun, natürlich nicht ohne mich bei dir und euch zu bedanken für deine eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch eine schöne, gesunde, angenehme, friedliche Woche und würde mich natürlich freuen, wenn wir uns gegebenenfalls am nächsten Sonntag hier wieder hören könnten. Mein Name ist Klaus Vier, ich bin raus, alles Liebe, alles Gute, Ciao. Hier kommt Chad Van Galen. Tiny house of time. pictures just windscreen splatters.